Herr, du hast Großes an uns hier getan, jubelnd im Staube, wir beten dich an. Preisen die Macht deiner Gnade vereint, du unserer Seele getreuester Freund. Herrlichkeit dir, Jesu allein, Herrlichkeit dir, Jesu allein. Alles, was Odem hat, stimme mit ein. Herrlichkeit Jesu, ja, Jesu allein. Du deiner Kinder gekrönetes Haupt, zeigst ohne Hülle dich jedem, der glaubt. Wandelst im Kreise der Deinen all hier, dass jeder selig dich nahe verspür. Herrlichkeit dir, Jesu allein, Herrlichkeit dir, Jesu allein. Alles, was Odem hat, stimme mit ein. Herrlichkeit Jesu, ja, Jesu allein. König der Herzen, du hast uns erkauft und uns mit Geist und mit Feuer getauft. Nimm uns denn alle mit Leib und mit Seel, dein sind wir ewig, Immanuel. Herrlichkeit dir, Jesu allein, Herrlichkeit dir, Jesu allein. Alles, was Odem hat, stimme mit ein. Herrlichkeit Jesu, ja, Jesu allein. Zieh durch die Lande, o Heiland der Welt, beuge, was dir sich entgegen noch stellt. Wecke die schlafenden Sünder in all, der Lohn deiner Schmerzen wird voll dir zuteil. Herrlichkeit dir, Jesu allein, Herrlichkeit dir, Jesu allein. Alles, was Odem hat, stimme mit ein. Herrlichkeit Jesu, ja, Jesu allein.